ein herzliches Willkommen allen denen, die sich zugeschaltet haben an diesem Samstag, dem ersten Tag im Juni 2024. So, die Einschläge werden immer dichter, es wird immer rascher, es wird immer mehr. Und deswegen melde ich mich nochmal, um so ein kleines bisschen versuchen zu können, einen Überblick zu geben. Nun, zunächst mal müssen wir uns klar machen, um was es hier geht. Es geht um Satans Herrschaft über uns Menschen. Und diese Herrschaft hat zum Ziel, uns alle zu vernichten. Immer. Der Grund dafür ist unsere Ebenbildlichkeit zu unserem Schöpfergott. In der Bibel ist er bezeichnet als Elohim, großgeschrieben, Pluralis Theostatis. Es gibt noch die Engel, insbesondere die von Satan, und das sind die Elohim kleingeschrieben, und das sind die Giftpilze. In den deutschen Übersetzungen ist das ziemlich einfach auseinanderzuhalten, da werden die kleingeschriebenen Elohim meistens als Söhne Gottes bezeichnet oder als Engel bezeichnet, während Gott als der Gott oder der Herr bezeichnet wird, immer groß geschrieben. Und weil Satan diesen Gott hasst, will er alles vernichten, was auch nur annähernd danach aussieht, dass es von ihm stammt, mit ihm verwandt sein könnte oder nach ihm riecht. Das heißt, Satan wird immer die Annihilierung aller Menschen anvisieren, immer. Deswegen müssen auch diejenigen, die ihm folgen, dumm genug sein, zu glauben, sie wären die Auserwählten, die er am Leben lassen würde. Deswegen sind die schon auf der Verliererstraße von Anfang an. Und das zweite Ziel ist natürlich die Vernichtung der Schöpfung, die auch von Anbeginn an die Kraft Gottes widerspiegelt und seinen Einfallsreichtum. Und deswegen dieses Ziel, Vernichtung von Menschen, Vernichtung der Erde, Vernichtung des Bioms auf der Erde. So, und wenn man das gedanklich sich mal hat, wirklich ins Köpfchen einsickern lassen und so richtig durchdacht hat, was das heißt, dann kann man verstehen, was da eigentlich abläuft. Wie kann es sein, dass um einen Mann bei einer Wahl zu verhindern, man eine Pandemie lostritt, die weltweit über die Leute bringt, damit viele Leben gefährdet, viele vernichtet, viele in den Wahnsinn, in den Selbstmord treibt, viele in der Isolation dann einsam sterben lässt und am Ende mit irgendwelchen angeblichen Impfstoffen kommt, die helfen sollen, aber die das Gegenteil tun. Und geplant war, Milliarden zu vernichten. Und jetzt haben wir das Gleiche schon wieder. Wir haben wieder ein Wahljahr, 4 Jahre später. Der gleiche Mann stellt sich wiederum zur Wahl. Und was passiert? Diese mafiotische Elite Satans hat kein kleineres Ziel, als die Welt mit einem Atomkrieg in Brand zu setzen, nur um ihre Verbrechen zu verdecken, damit der Donald die nicht wird aufdecken können und mit größeren Geschehnissen mehr Feuer, mehr Hitze, mehr Bumm von ihren Verbrechen abzulenken. Das ist alles. So einfach ist das. Die kleinen Details darum, die sind eigentlich unwichtig, denn Satan muss natürlich mit irgendwelchen Protagonisten auf irgendeiner Weltbühne, bei der ja schon ein bestimmtes Weltbild da ist und eine bestimmte politische, wirtschaftliche, kulturelle Konstellation da ist, da muss er arbeiten damit. Und das sind dann die Details, die kleinen planmäßigen Finessen, die dann an diesem realen Weltbild und seiner Darstellung andocken und anbinden und dann den Faden da in die Vernichtung fortführen soll. Und natürlich möchte Satan immer eins, keiner darf merken, was er da macht und vor allem, dass er das macht. Der größte Trick war, vorzutäuschen, es gäbe ihn gar nicht. Wer hat denn schon gehört, ein bisschen älter, also derjenige, der schon ein paar Jahrzehnte hier erwachsen ist und das Ganze beobachtet, wer hat denn schon gehört von Satan? Kaum jemand. Das ist ja jetzt erst in den allerletzten Zügen dieses Krieges mit dem Satanismus herausgekommen. Und da haut also dieser Michael Cassidy eine Satansstatue um Und schon wird das groß gesagt, das ist eine Hasstat. Und da wird klar, aha, da ist ja eben noch so eine komische Anbetung von einem gewissen Satan. Oder Maphobet oder Baal. Ja, und so hat er dann viele Namen und da geht er hinter in Deckung. Was auch typisch ist für Satan und seine Mafia, ist immer die Beugung des Rechts bis zum Bruch. Und das ist auch natürlich so, dass es möglichst im Verborgenen stattfindet. Und an der Tatsache, dass wir jetzt das Ganze offen vorgeführt bekommen und sehen, können wir erkennen, dass hier ein anderer Plan am Laufen ist, der einer anderen Seite schon längst den Sieg zubilligt, nämlich diejenige Seite, die diese heimlichen Manipulationen Satans und seiner mafiotischen Elite nicht mehr gewähren, das alles im Verborgenen machen zu können, sondern ans Tageslicht zu zerren und mitten ins Rampenlicht zu stellen. Ja, man kann das wunderschön sehen an diesen Döp, Maushändler Klaus. So hat das Irene genannt. Ja, das ist also der, ich sag mal, Let's Go Brandon Moment hier in Deutschland. Und da spielen Melodien oder Worte oder deren Sinn auch gar keine Rolle mehr. Es ist nur noch so, dass der Wahnsinn dieser Rechtsbeugung daran zu erkennen ist, dass für ein im Suff getrelltes Liedchen, das irgendwelche Kumpel eines bajuwarischen CSUlers da auf Sylt vorführen, dass das nachher eine höhere Straffälligkeit aufweist als Massenmord, der aufgefallen ist jetzt durch diese RKI-Protokolle. Ja? Man sieht, wie die Elite das eine deckelt, das andere künstlich aufbauscht und hochhebt, ja, und den Leuten dann Schwierigkeiten macht, obwohl da gar nichts Justiziables dran ist. Ja? Da haben ein paar Leute irgendwas gegrölt, nicht? Von irgendwas für Deutschland und irgendwas mit Raus oder Klaus oder Maus oder was auch immer. Ja, und das war alles. Das war alles. Blödsinn. Dem geht man jetzt hinterher und das andere wird verdeckt. Ja, obwohl diese RKI-Protokolle, die haben Sprengkraft. Wenn man sich diese 2500 Seiten mal zu Gemüte führt, macht das mal. Und wer es ein bisschen abkürzen will, dem gebe ich einen Tipp. Es gibt bei Bittl TV ein Interview zwischen Bodo Schiffmann auf der einen Seite und Roger Bittl auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, 57 Minuten lang. Allerdings ist dann vorne ein Nachspann. Vorne sind noch ein paar Minuten schöne Schweizer Landschaftsaufnahmen. Und hinten dran ist dann das Interview auch schon beendet und der Roger Bittl erzählt dann noch ein bisschen was. Also das Gespräch zwischen Schiffmann und Bittl, das ist netto vielleicht eine 40-minütige, 45-minütige Sache. Und die tut euch mal an. Das hat's in sich. Da wird euch gezeigt, so man besonders hat die Rosinen da rausgepickt aus diesem RKI-Kuchen und gezeigt, was da alles wirklich gelaufen ist. Zumindest in der Qualität, nicht in den einzelnen Details, das ist auch nicht nötig. Das muss nicht jeder Einzelne wissen. Das müssen nachher die ermittelnden Militärstaatsanwälte wissen und die Richter. Und dann werden wahrscheinlich viele, viele Köpfe rollen. Für mich war auch wichtig, dabei festzustellen, dass dieser Herr Klabauterlach, der uns da immer diese komische Nummer vom Gesundheitsministerium vorspielt und den dümmsten Blödsinn redet, dass der wirklich so dumm ist. Und nichts von seiner Materie, von der er angeblich ja sogar ein Professor, man kriegt's kaum raus, ja. So verwegen ist das. Also auf jeden Fall diesen Titel völlig zu Unrecht trägt. Naja, ist ja auch egal. Ist ein bisschen passend auch, wie in den USA genauso. Auch dort fliegt das auf. Und auch dort ist genau die gleiche Situation festzustellen. Diese illegalen und sehr gefährlichen Forschungsbemühungen, die man da nach Wuhan ausgelagert hat, die haben zunächst mal keine juristischen Konsequenzen. Ja, der Herr Fauci ist schon öfters beim Lügen erwischt worden. Man weiß, dass er ein Mörder ist und viele Medikamente da auf den Weg gebracht hat, die eigentlich nichts anderes beinhalten, als die Leute umbringen zu sollen. Und man sieht auf der anderen Seite, wie sie wegen irgendwelcher schon völlig verjährten Dinge, wenn es denn überhaupt Dinge waren, die justiziabel sind, hinter dem Donald Trump hergehen. Da ist ja jetzt ein Urteil gesprochen und da ist sogar ein ein 34-faches Schuldigverdikt gesprochen, was in Summe unter Umständen, wenn man alle Maximalstrafen unterstellt und die alle aufsummiert, dann über 130 Jahre Haft im Gefängnis ergeben. Ist natürlich Quatsch, wird nicht gehen. Der Mann ist eh zu alt. Selbst wenn er da reinkommt, der wird es nie verbüßen können, aber der wird es auch nicht verbüßen. Aber man sieht an dieser schillernden, widersprüchlichen Situation, wie das da eigentlich läuft bei Satan. Seine Mafia wird freigesprochen, da kommt nichts, da kommt kein Strafverfolgungsapparat denen hinterher, obwohl die viele Leute umgebracht haben. Ja, nochmal die Zahlen. Bis jetzt ist jeder 10. Amerikaner entweder an den Spritzen gestorben oder schwer erkrankt. Und das ist bei uns auch nicht anders. Das wird nur nicht statistisch transparent gemacht. Während in den amerikanisch-, englisch- und ja, englischsprachigen Staaten dieser Welt, insbesondere diesen Five Eyes, Kanada, USA, Britannien, Neuseeland und Australien, da gibt es diese Vorjahrgesetze. Freedom of Information Act. Und da können die Menschen diese Informationen freiklagen, so wie bei uns auch die RKI-Papiere. Nur das ist dort viel einfacher, wegen dieser Vorjahrgesetze. Und deswegen haben die das viel früher schon gesehen und viel früher rausrechnen können aus den statistischen Unterlagen. Und bei uns wird es natürlich nicht anders sein, ganz im Gegenteil. Es hat sich in den RKI-Papieren auch herausgestellt, dass man bei uns besonders giftige Chargen verimpft hat. Das heißt, die Deutschen dürften da weit schlimmer betroffen sein. Aber es ist noch nicht transparent. So, aber was wird jetzt da in den USA passieren? Diejenigen, die erwarten jetzt, dass Donald Trump ins Gefängnis muss, denen sei erstmal ein bisschen Vorsicht anheimgestellt, denn das ist kein Automatismus. Ja, also ich habe gestern auf X eine Nachricht gelesen von Paul Sperry, und ich zitiere den jetzt mal gerade. Er schreibt: Es tut mir leid, die orangefarbenen Overall-Fantasien von Trump-Hassern zu zerstören, aber Trump wird nicht in Gewahrsam genommen werden oder zu den Rikers gehen. In Klammer, die Rikers, das sind die Gefangenen auf der Gefängnisinsel Rikers Island in New York oder bei New York. Klammer zu, selbst wenn er zu einer Gefängnis- oder Haftstrafe verurteilt wird, er wird unter dem Vorbehalt der Berufung auf Kaution frei sein. Das Urteil wird erst vollstreckt, wenn alle Berufungen in New York erschöpft sind, also erst weit nach der Wahl. So, jetzt muss man natürlich da auch einschränken. Das ist der Stand der Dinge, wenn es nach den Regeln geht. Ja, also, und wir haben ja gesehen, die Regeln sind ja schon gebrochen. Also dieser Richter Merchant, der hat ja die Jury angewiesen, selbst wenn ihr nicht einstimmig seid, sprecht ihn schuldig. Ist okay. Machen wir einfach mal anders, als im Gesetzbuch steht, nur um sicher zu gehen, dass wir ihn kriegen. Und die werden natürlich auch versuchen, ihn zu inkarzerieren, natürlich. Aber das geht, wie gesagt, nur mit Beugung oder sogar Bruch der Regeln. Nur, das haben wir ja schon erlebt. Deswegen ist dieser Optimismus von Paul Sperry vielleicht mit einem Fragezeichen oder zumindest mit einem Warnschildchen zu etikettieren, weil man ja nicht weiß, klar, der hat recht, so würde es passieren, wenn es nach den Regeln geht, aber man weiß ja inzwischen, die halten sich da einfach nicht dran. Und weil man weiß, dass dieser Richter Merchant sich nicht an die Ordnungen und Gesetze hält, vielleicht hat er das sogar befohlen bekommen, notfalls zu machen. Ihr wisst ja, wo die Befehlskette oben anfängt. Die fängt nicht mehr bei den Rothschilds an. Ja, das ist inzwischen gekappt und da sitzen andere. Es kann sein, dass der Trump das selber verfügt hat, dass dieser Merchant den Befehl bekommt, ihn ins Loch zu stecken. Und alle haben jetzt Angst, dann könnte der Secret Service abgezogen werden. Ja, das geht. Die verrückten Satanisten könnten auf die Idee kommen, auch da einen Regelverstoß zu inszenieren. Aber da ist natürlich eine Sicherheitsdecke eingezogen und die heißt Pentagon Force Protection Agency. Das ist 2002 gegründet worden und dient der Sicherheit hoher Department of Defense Beamter. Und das ist ja Trump, also der CIC, der Commander in Chief, wird befehligt von einem Chris Baudry, der also schon Jahrzehnte bei der US Air Force gedient hat und ein sehr erfahrener Mann ist. Und der kam dann 2018, also unter Trump, zu dieser PFPA, zu dieser Pentagon Force Protection Agency, und war zunächst mal Politikdesigner und Implementierungsspezialist. Könnte sogar sein, dass der mit zu dem Q-Team gehört. Also, das wissen wir aber nicht. Das ist eine reine Vermutung meinerseits. Aber da ist auf jeden Fall für Sicherheit gesorgt. Und obendrein ist natürlich klar, wen sie da im Gerichtssaal immer zeigen und wen sie dann auch inkarzerieren, ist nicht der echte Donald Trump. Das sind da insgesamt 6 Doppelgänger unterwegs. So, für diejenigen, die fragen, wie lange geht das noch? Nun, die Zeit kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch ein paar Schritte sagen, die noch abgearbeitet werden müssen. Zunächst mal ist noch fällig, jetzt hat man überhaupt erstmal dargestellt, amerikanische Ex-Präsidenten kann man vor Gericht zerren. Das ist ein Präzedenz, das bisher nicht da war und jetzt aber da ist. Man kann die auch schuldig sprechen und da kann keiner mehr was dagegen haben. Das geht also. Und damit sind natürlich Clinton, Bush und Obama fällig. Jetzt haben die aber etwas, was sie immer noch immun macht. Und das ist die präsidiale Immunität. Das heißt, die können sagen, alles, was ich im Amt an Verbrechen begangen habe, habe ich ja unter dieser präsidialen Immunität begangen und begehen müssen zum Nutzen des Landes. Und das ist ja auch das, was diese präsidiale Immunität ausmacht. Das heißt, wenn die nicht auch noch fällt, hat man gar nichts. Und deswegen muss jetzt als nächstes diese präsidiale Immunität gekippt werden. Und dazu braucht es den obersten Gerichtshof. Und man sieht jetzt schon, wie die Richter, insbesondere die konservativeren Richter, von den Demokraten da angegraben werden und unter Druck gesetzt werden, dass sie sich aus dieser Sache heraushalten und für befangen erklären. Ja, dass die, wie man es im Englischen nennt, they should recuse themselves, also sie sollten sich für befangen erklären. Und dann haben natürlich nur die linken Richter das Sagen und die würden dann natürlich sagen, diese präsidiale Immunität kippt. Und das muss man natürlich jetzt aber so ausgestalten, dass diese Deppen das nicht merken, dass sie da mal wieder geframed werden und geleimt werden. Das heißt, man muss darum kämpfen, genauso wie mit diesen Steuerunterlagen. Ja, Trump hat von Anfang an gewollt, dass seine Steuerunterlagen untersucht werden können. Nur, er musste natürlich so tun, als ob er das nicht will. Also hat er verbissen bis zum letzten und bis zur letzten juristischen Instanz darum gekämpft, dass das nicht untersucht werden kann. Weil alle anderen Präsidenten und auch alle anderen Senatoren und alle anderen Abgeordneten und so weiter, die haben immer davon Gebrauch gemacht, ihre Unterlagen kann man nicht einsehen. Und jetzt musste ja ein Präzedenz her, dass es doch geht. Ja, und deswegen hat Trump so getan, als ob er das nicht will. Und dann haben die erst richtig Gas gegeben und viel Aufwand betrieben, um genau das zu erreichen. Und jetzt sind sie gefangen. Und ähnlich ist das hier. Dasselbe hat er nochmal gemacht, als der Vizepräsident gesagt hat, warum tue ich die Wahl nicht einfach zurückschicken und zum neuen auszählen. Das kann der Vizepräsident. Und Mike Pence hätte das machen können. Und dann haben die Demokraten schnell ein Gesetz gemacht, dass er das eben nicht mehr kann. Auch das wird in Zukunft gebraucht. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin, aber ihr werdet sehen. Das wird noch lustig. Und jetzt ist dran diese präsidiale Immunität und auch da wird ein Scheinkampf gemacht. Und deswegen müssen die Demokraten entweder Richter rausnehmen aus dem Gericht und sie zum Rücktritt zwingen oder sie müssen sie rausnehmen durch Befangenheitserklärung der Richter selbst. Also man muss sie dann erpressen oder schmieren oder irgendwie anders, ja. Und dass da also einige Kandidaten Wackelkandidaten sind, hat man ja gesehen bei dieser Geschichte mit Obamas neuer Krankenversicherung, der sogenannten Obamacare. Da hat ja auch einer immer gesagt, nein, das ist Unrecht, Unrecht, Unrecht, bis es dann irgendwann dazu kam, dass das bei ihm auf den Tisch musste und dann hat er es doch durchgewunken. So, also Punkt 1 auf der Liste ist diese präsidiale Immunität, die noch weg muss. Ja, und dann haben wir natürlich noch ganz klar, wir müssen ja auch noch Gründe ans Tageslicht zerren, warum diese Präsidenten Clinton, Bush, Obama und auch Hillary Clinton nachher juristisch angegangen werden. Wenn die Öffentlichkeit das nicht sieht, dann haben die irgendwie kein Verständnis dafür, was man jetzt da eigentlich für eine Nummer abzieht. Und deshalb muss zumindest auch noch diese Sache mit Uranium One und Iran, diesem Iran-Atomdeal, wie das bei uns immer geheißen hat, von Obama muss rauskommen. Auch dieser ganze Waffenschmuggel da um Benghazi zum Beispiel. Da hat ja auch die Clinton die Finger mit drin. Und es muss natürlich rauskommen, diese ganze Geschichte um diese Pädokriminalität und insbesondere auch da der Name Clinton und Haiti. Also man wird nicht alle diese Dinge, die rund um die Welt da passiert sind, aufrollen, aber doch zumindest die, die für das amerikanische Volk Schlaglichter darstellen und besondere Prominenz haben. Und dann erst kann dieser Plan, den Q da gemacht hat, Trust the Plan. Und was ist dieser Plan eigentlich? Nun, der ist immer das Tischlein drehen, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und wie dreht man Tischlein, ja? Die Satanisten haben gedacht, sie können das Justizsystem umdrehen als Waffe gegen ihre Gegner. Und die drehen das Ganze jetzt auf eine völlig andere Weise um und machen aus der Wahl 2024 ein Gerichtsverfahren, wobei die Jury das gesamte amerikanische Wahlvolk ist. Und die stimmen ab. Das wird ein Scherbengericht. Wisst ihr, wo dieser Ausdruck herkommt? Ja, in der Antike hatten die Gerichte, da hat die Öffentlichkeit in einem Amphitheater zu Gericht gesessen und da wurde ein Fall öffentlich vorgeführt und dargelegt und dann haben die Rechtsvertreter ihre Plädoyers gehalten und anschließend haben die Leute abgestimmt. Und das haben sie getan, indem sie auf Tonscherben Ja oder Nein geschrieben haben oder irgendein Zeichen, was Ja oder Nein ist. Also ein Häkchen oder ein X, ein Kreuz, ja, irgend sowas. Und die wurden eingesammelt, ausgezählt und dann wurde das Urteil vollstreckt. Ja, also wenn die Mehrheit war für, okay, den muss man verurteilen, dann wurde der verurteilt. Und wenn die Mehrheit dagegen war, dann eben nicht. Und das war ein Scherbengericht. Die haben damals nicht irgendwelche Zettelchen genutzt, weil das Papier ja noch gar nicht erfunden war, sondern die haben Müll benutzt, ja. Runtergefallene Tonkrüge, die gab's zuhauf und da hat halt jeder seine paar Scherben da gehabt, für so ein Scherbengericht hat er mitgebracht und irgendeinen Griffel und dann hat er da drauf was geschrieben oder gekratzt und das war dann das Verdikt. Und das ist genau das, was die jetzt auch machen. Die machen ein Scherbengericht mit dem Wahlzettel allerdings und nicht mit Scherben. Naja, und wie das ausgehen wird, das könnt ihr euch vorstellen, ja. Würde hier gewählt werden, wäre das vielleicht auch nicht ganz so unterschiedlich. Jetzt muss nur dafür gesorgt werden, dass die Wahl dann auch nicht manipulierbar ist. Und das ist noch ein Stückchen da. Ja, da gibt's schon Vorstellungen, wie das gemacht werden könnte. Also das Q-Team weiß ganz genau, wie sie das machen. Aber wir haben so allmählich schon eine Vorstellung, wie das gemacht werden könnte. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass dieses Scherbengericht eben nicht mit digitalen und damit gefälschten Scherben abstimmt, sondern mit echten. Und die sind eben die Wahlzettel auf Papier. Und jeder muss zur Wahlurne gehen und seine Nase dort hinhalten und irgendeine Identifizierung hinhalten, also einen Führerschein, Sozialversicherungskarte oder sonst was, dass er wirklich der ist, der er ist. Und das wird natürlich, und wenn das Ganze noch vom Militär bewacht wird, ja, dann kommen natürlich all die Illegalen nicht. Weil die wollen ja natürlich nicht aufgegriffen und gleich deportiert werden. Und so ungefähr entlang dieser Linie wird das gehen. So, zum Schluss ja noch ein paar Sachen aus der Ukraine. Russland nimmt jetzt ein Dorf nach dem anderen ein. So hört man das. Das sind aber nicht einfach nur Dörfer, sondern das sind Befestigungen. Das geht also deswegen noch ein bisschen langsamer, obwohl schon viel schneller als vorher, weil da immer noch Befestigungen sind. Allerdings haben die Ukrainer nichts mehr zum Schießen und vor allem sie haben keine ausgebildeten Leute mehr und die, die ausgebildet sind, die machen über diese 1000 Kilometer Grenze einen richtigen Schießtourismus. Die werden von einem Brandherd zum anderen verlagert und die Russen machen diese Brandherde auch schön, einmal da, einmal dort, einmal hier, einmal da, sodass die also ständig nur am Rumreisen sind und am Rumfahren sind und völlig erschöpft sind. Aber sie haben ja keine mehr, die diese ersetzen könnten und da reinbringen können. Die greifen ja jetzt schon Verkrüppelte von der Straße, die dann mit dem Holzbein in den Kampf geschickt werden. Ja? Und die haben natürlich auch keine Ausbildung unter Umständen, sodass also mit den Leuten, die sie da in die Hölle schicken, nicht wirklicher Widerstand geleistet werden kann. Deswegen kommen die Russen auch immer schneller voran. Wenn die erstmal diese ganze Befestigungslinie hinter sich gelassen haben und ausgeräumt haben und die Nachhut dann da reingeht und das noch alles, die Brände noch löscht und die, ja, und guckt, was da drin ist in diesen Löchern, dann gehen die natürlich viel schneller voran. Und deswegen brennt auch jetzt im Westen der Hut, weil sie merken, dass Russland ja noch gar nicht einmal seine Hauptstreitkräfte eingesetzt haben. Putin hat jetzt ganz locker gesagt, ja, wir machen jetzt mal mobil. Nicht? Das ist eine Generalmobilmachung. Und dann reden die nochmal von 200.000 Mann mehr in der Ukraine. Oh, das wird jetzt aber eng. Und vor allem mit diesen 200.000 Mann könnten die theoretisch innerhalb von 72 Stunden, schätze ich mal, das einfach im Handstreich einnehmen. Die würden halt Bomben abwerfen und dann mit Panzern reingehen und mit Fußvolk reingehen und den Rest halt noch im Häuserkampf erledigen. Aber das würde sehr viele zivile Opfer fordern. Und deswegen haben sie das also bisher vermieden. So, aber die Glaubwürdigkeit des Westens und vor allem der NATO ist völlig zerstört. Ja, die Welt lacht. Ja, man kann also sagen, die Sonne lacht über Spanien und die Welt über die NATO. Und die G7-Zwerge natürlich. Und deswegen brennt bei diesen Westlern da der Hut. Und die machen jetzt eine Dummheit nach der anderen, weil sie eben nicht die hellsten Kerzen sind und unter Druck stehen und gar nicht mehr so recht wissen, was. Sie kriegen widersprüchliche Befehle und die Befehlskette stimmt nicht. Und man weiß auch nicht, wer von den ganzen Protagonisten da jetzt inzwischen schon ein Ersatz ist und welcher noch echt ist. So, dann macht Russland Übungen mit taktischen Nuklearwaffen. Und jetzt will man den Ukrainern die Erlaubnis und die Waffen geben, russische Frühwarnsysteme für Nuklearraketen anzugreifen. Naja, Russland ist natürlich klar, dass die Ukraine mit diesen westlichen Waffen gar nicht selbst schießen kann und umgehen kann und auch die Daten gar nicht selbst ermitteln kann, um die mit Daten zu füttern und dass das westliche Soldaten machen müssen und dass also westliche Soldaten aus der Ukraine raus auf ihr Land schießen. Naja, und jetzt kommen da sicherlich Überraschungen zustande. Also man hat den Franzosen schon gesagt und den nicht mehr ganz so großen Briten gesagt, dass man gegebenenfalls auch sie daheim angreift oder irgendwo anders. Ja, die Franzosen haben ja viele Kolonien noch und viele Stützpunkte in der Welt, auch die Briten und insbesondere die Amerikaner. Das heißt, man muss gar nicht in allererster Linie jetzt das eigentliche Kernland, also Frankreich oder nicht ganz so Großbritannien, oder die USA angreifen, sondern man kann ja Stützpunkte angreifen. Und die kann man dort angreifen, wo es dann vielleicht sogar den Chinesen nutzt oder so irgendwas. Ja, also man muss ja gar nicht die daheim treffen. Und deswegen, die wissen ganz genau, sie sind sehr vulnerabel, sehr verletzlich und überall in der Welt. Und insbesondere die USA mit ihren fast 1000 Militärbasen, die sie da überall verstreuselt haben, die haben natürlich jetzt ein Problem. So, und auch da wieder wird das Scherbengericht inszeniert, nämlich die Satanisten sind völlig verantwortungslose Leute, Menschen kann man da nicht sagen, denn sie wollen ihre Verbrechen verbergen und denen ist es lieber, sie zünden die ganze Welt an und bringen Milliarden um, nur um ihre Verbrechen zu verbergen. Das ist alles. Koste es, was es wolle. Und ihr, das müsst ihr euch mal versuchen vorzustellen. Es gibt in diesen Wesen kein Gut mehr. Das gibt es nicht. Die kennen keine Umkehr. Und die kennen keine Reue. Und die kennen kein Bedauern. Außer dem Vorgeheuchelten. Und das ist dann nur dazu da, um uns positiv zu stimmen. Und uns in Vergebungshaltung zu bringen. Ja, deswegen sagt er auch, Frau Spahn, wir haben einander sehr viel zu vergeben. Ja, der möchte gern vom Kanthaken kommen. Aber irgendeine echte, ernstzunehmende Reue, das merkt man schon daran, dass sie immer nur genau das zugeben, was man ihnen beweisen kann. Und mehr nicht. Das heißt, es geht immer um das Verbergen von Verbrechen. Und dazu brauchen sie jetzt den Atomkrieg. Und deswegen wird der auch zumindest mal in der Darstellung kommen. Ja, also die Choreografie sieht vor, dass man einen nuklearen Krieg inszeniert, zumindest mal so, dass ja, es glaubhaft ist, der hätte begonnen. Und die Leute wirklich sehen, zu was diese satanische, zionistische Mafia da in der Lage ist. Und dann können die natürlich auch abstimmen. Nämlich weltweit, in ihren jeweiligen Ländern. Wie sie das dann organisieren, das weiß ich nicht. Da gibt's ja die Variante Scherbengericht, wie das in den USA geplant ist, mit Wahlzetteln. Es gibt aber auch die andere Variante und die heißt Alois Irlmeier, nicht? Der sagt in seiner Prophezeiung, dass die meisten von den Leuten, die da mitgemacht haben, an irgendeiner Laterne oder an irgendeinem Fensterkreuz hängen werden. Wie das nachher kommt, kann ich euch nicht sagen. Allerdings denke ich, dass der patriotische Plan ein geordnetes Vorgehen vorsieht und nicht solche chaotischen Zustände, die nachher in Massenlynchjustiz enden. Und das wäre auch präferabel, denn man muss ja auch an das hinterher denken. Ja, und wenn ich die Rechtsordnung so weit gekippt habe, dass ich massenweise die Leute irgendwie mit Kabelbindern oder mit ihren eigenen Krawatten an irgendwelchen Treppengeländern erhänge, dann habe ich ja keine Ordnung mehr. Und dann wird das hinterher sehr, sehr viel härter. Und deswegen ist wahrscheinlich der Plan anders. Ja? Gehe ich mal davon aus, insbesondere in unseren kultivierteren Ländern, dass da das Ganze ordentlich vonstatten gehen wird. Aber, und das ist klar, und das sollten auch diejenigen, die hier beruflich bedingt zuhören, sich klar machen, von ihnen wird jetzt erwartet, dass sie das Justizsystem nutzen, um das Recht durchzusetzen. Denn wer das jetzt nicht tut, gerät natürlich auch auf die Anklagebank. Ja, das System ist schon lange perdu. Das kann sich nicht halten mehr. Das sind nur noch Wochen oder Monate. Und wer noch denkt, da seine Kinder großzuziehen und studieren gehen zu lassen von dem schönen, schnöden Geld, das dieser Staat ihm gibt, der denkt da falsch. Der denkt in Zeiträumen, die nicht mehr gegeben sind. Und Leute, macht euch klar, jeder Polizist, der hat so ein kleines Sprechgerät an der Uniform. Die Dinger brauchen auch Strom, wenn man sie ausschaltet. Warum brauchen die Dinger Strom, wenn man sie ausgeschaltet hat? Ja, weil die weitersenden. Jedes Wort wird in Utah in einer riesigen Datenbasis von einer KI in ASCII-Code übersetzt durchsuchbar gemacht. Ihr seid dran. Wenn ihr jetzt nicht langsam auf umschwenkt und zu Potte kommt, dann werdet ihr merken, dass die euch irgendwann haben. Und dann gilt das Ganze als eine verräterische bis hochverräterische Sache. Naja, und das ist natürlich keine besonders gute Anklagesituation. Insbesondere, wir haben, und das müsst ihr euch auch überlegen, seit 1914 sind Deutsche im Kriegsrecht. Und das sind ja Weltkriege, das ist die ganze Welt im Kriegsrecht. Und im Kriegsrecht eines jeden Landes auf dieser Welt gilt die Todesstrafe nach wie vor. Und diese ganzen zivilen Figurchen, die uns da vorgegaukelt wurden im sogenannten Handelsrecht, die sind nicht gültig. In dem Moment, wo das BRD-System und auch in Amerika dieses Corporate America-System stürzt und man vom Handelsrecht in das Common Law, in das Landrecht wieder zurückkommt, dann hat es da auch Verjährungsfristen von 99 Jahren und nicht mehr von 3. Und Mord und Totschlag verjährt nie, auch nicht die Partizipation an irgendeiner Form von Hochverrat. Und das ist natürlich dann eine ganz böse Nummer. Leute, macht's euch klar, das ist dann Ende Gelände. Und da wird protokolliert. Also als ich diese RKI-Files jetzt in ungeschwärzter Form sah, ist mir aufgefallen, und das ist auch in dem Interview mit Roger Bittel und Bodo Schiffmann zu sehen, die haben das genauso gesehen. Da ist so akribisch protokolliert worden, wie in keinem anderen Land. Weder im deutschsprachigen Raum noch sonst wo. Und die haben sich damit abgesichert. Das heißt, da haben kleine Beamte kräftig geschrieben und schöne, detaillierte Protokolle erzeugt. Und die sind jetzt so inhaltsreich, dass diejenigen, die da nachher vor Gericht stehen, überhaupt keine Chance mehr haben. Überhaupt keine. Nicht auch den leisesten Hauch. Und da haben sich diese Leute, das ist die Rache des kleinen Mannes, man hat sich mit akribischer Protokollierung im Grunde genommen aus der Affäre gezogen. Die waren ja weisungsgebunden, aber schreiben konnten die. Und deswegen haben die geschrieben wie die Weltmeister. Und jetzt steht da wirklich en Detail alles drin auf ein paar tausend Seiten. Leute, da kommt keiner raus. So, jetzt lasse ich es mal bewenden. Das hat wieder länger gedauert, als ich wollte. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.